die Nummer 13, die Laufnummer 13 entfällt. Das sind die Differenz aus Stuttgart. Sie sind nicht erschienen. Dafür vorgezogen die Laufnummer 31. Die Laufnummer 31 für 13. Die Galaxis Blues Band aus Bottrop. Die Galaxis Blues Band aus Bottrop mit Jürgen Pluter, 19 Jahre Bass. Gerd Wirtoner, 21 Jahre Solo-Gitarre. Franz Ludwig, Schüler, 21 Jahre Gesang. Wolfgang Teske, 17 Jahre Schlagzeug. Dieter Fehrenberg, 18 Jahre Tenorsaxophon. Klaus Mollitsch, 18 Jahre Piano. Gründungsjahr 1970. Stilrichtung Blues, Jazz und Rock. Drei Stücke vorgegeben.